komme aus Tschechien, bin 19 Jahre. Ist das erste Mal, dass ich sowas mache. What do you mean by sexual fantasies? Du bist mein Idol und du zeigst mir, wo ich von dir mir vereinigte Information über alternative Lebensform beschaffen kann. Mann, zeig mir wann. Wir bewegen uns auf sehr schmalem Grat. Wenn du bei mir bist, steigt meine Temperatur auf 38 Grad, fiebriger Glanz, Medikamente parat und deine Stimme, die mir sagt: Die Sonne geht unter überm Millerntor. Wir haben uns heute wieder mal knapp verloren. Auch dieser Tag geht wieder mal an dich. Und alles andere ist jetzt unwichtig, denn ich liebe nur dich. Ich frag mich, woher nehme ich die Kraft nur dafür, dass du mich nicht verlierst, geschweige denn irritierst, denn ich will ja mein Leben auf dein konzentrieren. Dokumentier ich die Reflexionsreduktion deiner strahlenden Augen, dein Herz hab ich schon. Dieser Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer. Was wir zusammen nicht packen, packen wir auch nicht allein. Die Sonne geht unter überm Millerntor. Wir haben uns heute wieder mal knapp verloren. Auch dieser Tag geht wieder mal an dich. Und alles andere ist jetzt unwichtig, denn ich liebe nur dich.